Kerze, Regentropfen fallen, es ist Fallout, Fallout. Sickern durch die Risse im Asphalt, es ist Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Beach, es ist Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund, du Keck. Sonny Black ist weg und es wird wieder ungerecht, Fallout. Blut, Geld, Paralleljustiz. Meine Tochter bohrt in der Cartier-Boutique. Du bist am iPhone, ich am Kryptophon. Broke Rapper, aktivier mein Glückshormon. Sony ist der Szenename. Lieferstoff und meine keine Meterware. Persönlicher Bearbeiter im Dezernat. LKA, BKA, MDMA, Präparat. Eingetragener Verein. Hunde kommen nicht rein. Während Bullen wieder in Zivil fahren, sitze ich im Hinterzimmer, trinke Tee und Spielkarten. Orte, wo ich häng, sind kriminalitätsbelastet. Nerven liegen blank, Ramadan und jeder fastet. Früher schrieb ich Texte noch im Linienbus. Heute fick ich Mütter und verpiss mich nach Mauritius. Schwarze Regentropfen fallen, es ist Fallout, Fallout. Sickern durch die Risse im Asphalt, es ist Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Beach, es ist Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund, du Keck. Sonny Black ist weg und es wird wieder ungerecht, Fallout. Scarface, Ribery, meine Tochter baut bei Tiffany. Manche Brüder halbes Jahr in Beugehaft. 50k ist die Kaution, Korruption, Teufelspakt. Kein Respekt vom Rechtssystem, weil wir sowieso auf jeder Blacklist stehen. Wir sind der Albtraum für jedes Open Air. Wenn wir kommen, wird Ferropolis vom Roten Meer. Ich sitz neben Sean Connery. Du fliegst nur Economy. Fick Maria und die billige Hure wirft siamesische Zwillinge. Werf eine Flasche aus der Minibar und treffe Street Cinema. Fick auf deine Meinung, Geheimbund, Freimaurerei. Und wenn ich will, ist wieder 2002. Schwarze Regentropfen fallen, es ist Fallout, Fallout. Sickern durch die Risse im Asphalt, es ist Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Beach, es ist Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund, du Keck. Sonny Black ist weg und es wird wieder ungerecht, Fallout.